Lob für dieses fette Feature. Auch ein Dank an Ostrop aus der Nähe, macht das Klavier klar. Ein Dank an Dave für das Graffiti auf dem Cover. Du bist der Einzige, mit dem ich früher schon am Start war. Danke an Benji für diese musikalische Unterstützung. Dieser Beat ist der Hammer, FZ bleibt der Stützpunkt. Danke an Schorsch, du bist mein Pianist. Danke an die Berry, deine Geige ist der Hit. Und nicht zuletzt, danke an meine Familie. Grüße an meine Jungs, ihr seid mir einfach zu viele. Kasper, yeah, Bud Spencer.